Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Dieselbe der Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, ist Ordnung, Frau Doktor. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Hans Müller. Hans Müller. Ja. Frau Müller, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, ich bin nicht Frau Doktor, Hans Hans, Müller. ja. Ja, Hans. Ja, Herr. Hans Müller, M U Umlaut, Doppel L ER. Okay, danke schön, Herr Müller. Wie alt sind Sie? Ja, ich bin 65, Frau Doktor. 65 ungefähr, ja. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Ja, 1. Juli 1960. 1960. Ja. Okay, und wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 87 Sie groß. 1 Meter 87. 87, okay. Ja. Und wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege 67 Kilogramm. 67, okay. Ja, Wie ja, ja. heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, mein Hausarzt heißt Wolfgang Stark. Wolfgang Stark. Wolfgang Stark. Gang. Ja, Gang Stark. Okay, Herr Wolfgang Stark. Ja, Herr Wolfgang Stark, ja. Okay, danke schön für diese Informationen, Herr Müller. Und was kann ich, was für Sie heute sonst? Was kann ich, wie? Ja, Frau Doktor, habe ich Bauchschmerzen. Ehrlich zu sagen, es ist in letzter Zeit schlimm geworden. Normalerweise hatte ich seit 3 Monaten habe ich Bauchschmerzen, aber in letzter ja, einer Woche oder 2 Wochen meine Schmerzen sind schlimm geworden. Deswegen möchte ich hier kommen, ja. Okay, Herr Müller, wo genau sind Ihre Schmerzen? Ja, meine Schmerzen sind ja, Unterbauch, manchmal linksseitig. Ich kann nicht ganz genau beschreiben, aber Unterbauch, Mittelbauch, linksseitig habe ich Schmerzen. Okay, Unterbau. Und strahlen diese Schmerzen irgendwo hinaus? Manchmal ich fühle im ganzen Bauch Schmerzen, ich kann sagen, aber nur im Bauch fühle Okay. ich Schmerzen. Haben Sie jetzt Schmerzen? Ja, habe ich Schmerzen jetzt, ja. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 ist leichte, 10 ist sehr starke Schmerzen entspricht. Ja, jetzt oder am Jetzt. Anfang? Jetzt. Jetzt. Jetzt vielleicht 5 oder 6, ich kann sagen. Manchmal 7, aber jetzt 5. Okay. Ja, am Anfang hatte ich vielleicht 2 oder 3 meine Schmerzen war. Aber im Okay. Verlauf meine Schmerzen schlimm geworden. Okay. Deswegen, ja. Okay. Könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum das Gespräch aushalten oder brauchen Sie sofort ein Schmerzmittel? Nein, ich brauche nicht, Frau Doktor. Ich habe seit 3 Monaten Schmerzen, deswegen kann ich Ja. erhalten. Okay. Haben Sie ein Schmerzmittel für diese Beschwerden eingenommen? Zu Hause eingenommen? Nein, nein, habe ich nicht eingenommen. Okay, könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind diese Schmerzen drückend, stechend, dumpf oder kolikartig, krampfartig? Ja, ich habe manchmal Krampfen, ich kann sagen, krampfartige Schmerzen habe ich. Und manchmal kommen, manchmal gehen, nicht immer, aber das ist wie Atakart, ich kann sagen. Meinen Sie wellenförmig oder nein, Attacke? Ja, manchmal schlimm, manchmal besser. Ich habe nicht verstanden, ja. Okay, wie viel Ja, dauert? manchmal habe ich halbe Stunde Schmerzen, manchmal eine Stunde, aber kommt und Kommt und geht geht. weg. Ja. Denken Sie, es eine bestimmte Auslöser für diese Schmerzen gibt? Ja, Eben ich weiß nicht. eine Bewegung, Belastung oder Nahrung, Ernährung, Essen, es was Ja, oder seit 3 Monaten habe ich Schmerzen. Erste Schmerzen, sie möchte wissen. Erste ja. Schmerzen, wie? Ja, ich habe eine sehr schwer Abendessen gegessen mit Fettiges. Nach dem Fettiges Abendessen meine Schmerzen angefangen, aber ich weiß nicht, hat Verbindung mit Essen oder nicht. Ich habe seit 3 Monaten Schmerzen. Okay. Sind diese Schmerzen gürtelförmig? Nein, ich fühle nicht ja, Okay. im Rücken Schmerzen, ja. Okay, gibt es etwas, was Schmerzen verschlimmert oder lindert? Nein, ja, nein, ich habe nicht bemerkt. Okay. Ja, okay. Haben Sie auch mit diesen Schmerzen Fieber? Ich fühle mich fiebrig, aber einmal habe ich gemessen. Es war 37,5. Ja, nicht Fieber vielleicht, aber ich fühle mich fiebrig, ja. Okay, haben Sie Schüttelfrost oder Nachschweiß? Schüttelfrost habe ich nicht, aber Nachschweiß manchmal habe ich. Okay, und haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Ja, Frau Doktor, normalerweise ich esse sehr gut, aber seit 2 oder 3 Monaten habe ich keinen Appetit, ich kann sagen. Besonders seit 2 oder 3 Wochen habe ich keinen Appetit. Deswegen habe ich unwillkürlich 6 Kilo abgenommen. 6 Kilo. Ja, Okay. 6 Kilo abgenommen. Normalerweise ich war über 70, aber jetzt ich bin 67. Ist Ihnen übel? Manchmal fühle ich ja Übelkeit. Okay, haben Sie Erbrochen? Nein, habe ich nicht erbrochen. Okay. Haben Sie für diese Beschwerden andere Arzt besucht? Ja, Frau Doktor, letzten Monat habe ich meinen Hausarzt besucht und er hat mir empfohlen, nach Krankenhaus zu gehen. Letzten Okay. Monat. Ja. Ja, hat er Ihnen eine Rezept oder eine Medikamente verschieben? Nein. Er hat mir nur empfohlen, zu Krankenhaus besuchen, zu Krankenhaus, ja. Okay. Haben Sie Husten oder Atemnot? Nein, habe ich nicht. Aber haben Sie einige Verdauungsprobleme? Zum Beispiel Verdauungsprobleme. Sodbrennen, Sauerstoßen oder fühlen Sie sich vollgefühlt? Ja, volle Gefühl, letzte 2 Wochen fühle ich, aber Sodbrennen habe ich nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Gehen Sie jeden Ja. Tag auf die Toilette? Ja, manchmal habe ich Durchfall, manchmal habe ich Verstopfung. Ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Und einmal habe ich bemerkt, mein Stuhl war dunkelrot, ich kann sagen. Und einmal habe ich bemerkt, es war hellrot, Blutbeimischung habe ich bemerkt. Und manchmal habe ich Blähungen, manchmal Durchfall, manchmal, ja, ich weiß nicht, was passiert ist, Frau Doktor. Okay, haben Sie jetzt Durchfall? Jetzt ja habe ich Durchfall, ja, Sie No. haben recht. Wie oft gehen Sie die Toilette? In letzter Woche gehe ich dreimal pro Tag Dreimal pro Tag. zum Klo, ja. Mhm. Mein Stuhl ist weich und manchmal hellrot Blutbeimischung habe ich bemerkt. Okay, Sie haben Blut im Stuhl bemerkt. Ja, Okay, Robert. ja, okay, ich verstehe. Ich hab Angst, Blut, wenn ich sehe Blut. Ich hatte Angst und deswegen habe ich meinen Hausarzt besucht und er hat mir sofort empfohlen, sofort ein Krankenhaus zu besuchen. Ja. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Sie sind in guten Hand und wir werden Sie schnell helfen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alle nötigen Untersuchungen durchführen. Ich habe einige Fragen. Und haben Sie irgendwelche Ist bei Ihnen einen ist bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, Frau Doktor, ich habe viele verschiedene Erkrankungen. Ja. Ich leide an chronische Lungenentzündung seit 20 Jahren. Manchmal huste ich. Jetzt huste ich nicht, aber normalerweise ich habe chronische Husten. Ja. Und manchmal nutze ich ein Spray. Ich weiß nicht, was der Name ist, aber manchmal nehme ich ein Spray und leide ich auch seit 10 Jahren Reizdarmsyndrom und habe ich Bluthochdruck und Sie Seit haben wann haben Sie Bluthochdruck? ja seit 15 Jahren habe ich Bluthochdruck. Okay. Ja, Sie haben mir gefragt, aber ich habe vergessen zu sagen. Ich besuche sehr oft zum Wasserlassen. Ja, manchmal dreimal am Nacht in der Nacht besuche ich und sehr oft tagsüber auch. Ich habe seit 7 Jahren mein Vorsteherdrüse Vergrößerung Okay. und ich leide an sehr oft Harnweginfektion. Letztes Jahr hatte ich fünfmal Harnweginfektion gehabt. Fünfmal. Fünfmal, ja. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, ich nehme Metoprolol regelmäßig und ein Medikament gegen Vorsteherdrüse Mhm. Vergrößerung, Tamsulosin oder etwas, ich erinnere mich nicht ganz genau. Tablet. Ja, Tamsulosin Tablet 4 Milligramm vielleicht, ja. Okay. Und ja. Kennen Sie die Dosierung Metoprolol? Ja, 50 Milligramm oder? Ja, ich weiß nicht, Frau Doktor. 50. Aber einmal morgens nehme Einmal ich. morgens, okay. Und Tamsulosin einmal abends Abends, vor dem Schlafen. okay. Noch etwas, Metoprolol, Tamsulosin und noch andere? Ja, manchmal nehme ich ein Spray, aber ich weiß nicht den Namen. Ich erinnere mich nicht. Ja, alles. Alles war. Ja. Okay. Ja. Würde schon einmal operiert? Ja, vor 17 Jahren meine Gallenblase wurde entfernt. Gallenblase. Ja. Wissen Sie die Ursache? Ein Gallenstein oder Entzündung? Gallenstein, ich denke Gallenstein hatte ich. Okay. Noch etwas? Ja, noch etwas. Das ist sehr viel, Frau Doktor. Was kann ich Ja, ich weiß. noch haben? Ich weiß. Rauchen Sie Herr Müller? Ja, ich rauche gerne, Frau Doktor. Ja. Ja, gerne. Seit wann rauchen Sie? Seit 30 Jahren rauche ich ein Schachtel Zigarette. Ein Schachtel. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, am Wochenende manchmal zwei oder drei Gläser Bier trinke ich. Glatte oder Flasche? Gläser. Gläser. Ja, Gläser. Bier, okay. Ja. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Das ist eine routinemäßige Frage, nicht persönlich. Ja, das ist sehr lange Geschichte, Frau Doktor. Als ich im Gymnasium war, hatte ich dreimal Joint geraucht, aber nur im Gymnasium. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schreinerei, Frau Doktor. Schreinerei, Ja, okay. meine Arbeit ist sehr, sehr stressig, ja. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja. Meine Kinder sind erwachsen. Eins ist 40, eins ist 35. Okay. Sind Sie gesund? Ja, Gott sei Dank. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja. Okay. Haben Sie irgendwelche bekannten Allergien oder Unverträglichkeit? Nein, ich esse alles. Ich habe keine Allergie. Keine Medikamente, Lebensmittel, keine Allergie. Sehr gut. Nein, nein, ich weiß nicht, nein. Okay, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Auch das letzte Jahr war ich in Spanien. Aber Spanien. letztes Jahr, ja, letztes Okay. Ich möchte fragen, in Ihrer gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Beim Vater oder bei der Mutter. Ja, leider mein Vater ist an Darmkrebs gestorben, Frau Doktor. Er war 70 und ich bin 65. Er Ja. hat, ja, er ist an Darmkrebs gestorben, deswegen habe ich Angst. Ja, kann ich Krebs haben, Frau Doktor, Darmkrebs haben, oder? Ja, wir schauen. Ist das Ja. möglich, oder? Ja, natürlich, das ist möglich, aber bitte, jetzt wir haben keine Gründe für Angst. So müssen wir einige Untersuchungen durchführen. Und bei der Mutter Ich hat habe im Google recherchiert, Blut im Stuhl spricht für Darmkrebs und ich hatte Angst. Ich kann nicht schlafen seit 2 Wochen. Krebs kann sein, aber das kann eine einfache Gastroenteritis oder eine Entzündung kann sein. Deshalb machen Sie bitte keine Sorgen. Okay, Und Frau Doktor. Sie, ja, wir werden Sie helfen. Ich fühle mich besser jetzt. Danke, Frau Doktor. Okay, Ihre Mutter hat Ihre Mutter irgendwelche Erkrankung? Ja, meine Mutter ist ja sehr gesund wie Stein. Okay, sehr, sehr gut. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Mhm. Hat Er er eine Erkrankung? leidet an auch Bluthochdruck. Mhm. Und ja, Blutzuckerkrankheit und ja, ich weiß nicht, viele verschiedene Krankheiten hat er. Okay, Herr Müller, ich möchte fragen, haben Sie eine Druckgefühl im Bauch bemerkt? Schwellung. Nein. Schwellung oder? Schwellung oder eine Druckgefühl in linke oder rechte Seite. Ja, manchmal habe ich Blähungen, deswegen fühle ich ein bisschen Schwellung, aber ich weiß nicht. Okay, ja, ich verstehe. Kein Problem. Was meinen Sie mit Durchgefühl? Durchgefühl? Ich weiß nicht. Druckgefühl. Nein. Durchgefühl, okay. Ich habe Durchgefühl, okay. Druckgefühl. Durchgefühl, nein, ich habe kein Durchgefühl, Frau Doktor. Vielen Dank. Okay, ich habe keine weiteren Fragen, Herr Müller. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Ja, was kann ich vermutlich haben, Frau Doktor? Ich verstehe. frage mich darauf, ja. Okay, Hans, Herr Müller, ja, ich verstehe Sie. Möchten Sie schnell eine Antwort geben, aber Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben und eine eindeutige Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und einige operative Untersuchungen durchführen. Dann Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen ein genaueres sagen. Ich möchte Sie bitten, noch ein wenig Geduld zu haben. Okay, Frau Doktor, ich fühle mich besser jetzt. Ich Okay. danke Ihnen. Bitte gehen Sie in den Behandlungszimmer und ich werde gleich zu Ihnen kommen. Okay, vielen Dank. Oberarzt, einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich, bitteschön. Okay, der Patient heißt Hans Müller, ist 65 Jahre alt, 1,87 Meter groß und 67 Kilogramm schwer. Herr Müller stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender zunehmender hypogastrischer, diffüser, kolikartiger, wellenförmiger Schmerzen vor. Hypogastrischer Schmerzen vor. Die Schmerzen würde nicht ausstrahlen. Die Schmerzen würde nicht ausstrahlen. Und der Patient berichtete keine bestimmte Auslöser für diese Schmerzen. Der Patient Herr Müller hat vor Herr Müller hat für diese Beschwerden seine Hausarzt besucht, aber er würde der Patient zu uns überwiesen. Oder er hat der Patient zu uns überwiesen. Der Patient berichtet über seit 3 Monaten Fieber, Nachschweiß und Gewichtsverlust von 6 Kilogramm innerhalb von 3 Monaten. Außerdem klagte er über Nausea, Metabolismus und Flatulenz, manchmal Durchfall, manchmal Diarrhö, manchmal Verstopfung, manchmal Diarrhö, manchmal Obstipation. Der Patient hat jetzt Durchfall mit Blutung. Ja, der Patient jetzt Hamet Melena. Ja, Melena. Melena oder? Hämatomas. Nein. nein. Hämatokezie, Okay. können wir sagen, Ja, genau. Hämatokezia. Und er hat dreimal pro Tag Diarrhö. In der vegetativen Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Inappetenz und Insomnie und Nüktri. An vor Erkrankungen leide er seit 20 Jahren chronische obstruktive Lungenerkrankung an chronische obstruktive Lungenerkrankung und seit 10 Jahren an Reisdarmsyndrom und seit 15 Jahren an arterielle Hypertonie und seit 7 Jahren an Beninprostata Hyperplasie. Außerdem nimmt der Patient regelmäßig Metoprolol 15 Milligramm morgens, Tamsulosin-Tablet 5 Milligramm abends ein und der Patient benutzt oder verwendet einen Spray gegen COPD. Aber der Name des Sprays geklärt werden, sollte geklärt werden. Er raucht seit 30 Jahren 20 Zigaretten pro Tag und er trinkt am Wochenende 3 oder bis 2 bis 3 Glas Bier, Drogenkonsum. Der Patient hat als Jugend dreimal Joint ausprobiert. Er ist Schreiner. Er arbeitet als Schreiner, er ist verheiratet, hat zwei gesunde Kinder, er ist vollständig geimpft und er hat keine bekannten Allergie. In der Familienanamnese wurde angegeben, dass ihr Vater an Kolonkarzinom verstorben ist. Seine Vater an Darmkrebs verstorben, Kolonkarzinom verstorben ist und seine Mutter gesund ist. Hat einen Bruder und er leidet an arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2. Bei der Patienten vor 17 Jahren eine Cholezystektomie aufgrund Gallenstein durchgeführt worden. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Kolonkarzinom hin. Und als Differentialdiagnosen kommen Divertikulitis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom in Betracht. In Betracht. Zur Abklärung der Beschwerden sollten. Welche Symptome sprechen für eine Kolonkarzinom? Ja, der Patient hat seit 3 Monaten unter hypogastrische Schmerzen mit Mit Diarrhoe und Obstipation. Und er hat Nachweis und Gewichtsverlust innerhalb 3 Monaten. Welcher Fachbegriff können wir benutzen hier für Nachtschweiß? Nächtliche Hyperhidrose und Ja. er habe erbliche Riskfaktoren. Sein Vater hat Kolonkarzinom und ja, Okay. diese Symptome sprechen für eine Kolonkarzinom. Zur Abklärung der Beschwerden werde ich folgende Maßnahmen durchführen oder Ja, okay. ja. Zuerst werde ich den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob eine Loslassschmerz, Aufwärtsspannung und Druckschmerzen und Hautveränderung. Welche Hautveränderung erwarten Sie bei diesem Patienten? Ich erwarte normalerweise keine Befunde, aber wir können sehen, gelblich oder Ikterus oder einige andere Veränderung. Okay, nein. Ich habe keine Befunde. Ich erwarte keine Befunde. Also der Patient hat Kolonprobleme, Ja. besonders Blutung. Was erwarten Sie denn? Ja, der Haut kann Kälte und Blase. Ja. Ja, Fachbegriff. Anämie. Pallo, ja. Ja, Pallo können wir feststellen. Genau. Okay, hallo. Ja. Okay. Ich auskultiere Gänsebauch und kann ich verschlecht nein vermehrte Darmgeräusche feststellen. Ja, vermehrte. Okay. Oder danach werde ich Blut abnehmen und einige Laborparameter überprüfen. Ich würde großes Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolytus, Nieren- und Leberwerte und einige Tumormarker für Kolonkarzinom bestimmen lassen. Und ich würde diese Patienten digital rektale Untersuchung dann zur weitere Untersuchung würde ich eine Abdomensonografie durchführen und gegebenenfalls ein CT-Tomographie des Abdomens veranlassen. Warum würden Sie eine Sonografie durchführen? Bei der Sonografie oder ich würde eine Abdomensonografie, um die andere Andere Abdomen Pathologien ausschließen und mit CT Abdomen CT des Abdomen um die meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen und die andere möglich und andere Pathologien auszuschließen. Nein. Okay, ja, machen Sie weiter. Dann ich würde eine dann ich plane gegebenenfalls ich plane eine Koloskopie für diese Patienten für diese Patient Gegebenenfalls oder würden Sie eine Koloskopie durchführen? falls Auf meine jeden Fall. Ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall, ich würde diese Patienten eine Koloskopie durchführen oder durchführen lassen. Ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. So als würde ich den Patienten stationär aufnehmen und alle Vitalparameter überwachen und eine venöse Zugang legen und eine Schmerzmittel und ausreichende Flüssigkeit verabreichen. Dann ich würde eine gastroenterologische oder chirurgische Konsil anfordern. Und ja, anfordern. Falls meine Verdachtsdiagnose ist bestätigen, würde ich eine Operation planen. Operation. Also Aber wie würden Sie den? Ja. so als sollten wir die Studium des Tumor bestätigen. Dann können wir unsere Behandlung planen. Okay. Könnten Sie bitte Computertomographie aufklären? Okay, Computertomographie ist eine Untersuchung, Methode, um die inneren Organe, um die alle Organe. Alle inneren Organe zu beurteilen mit Hilfe der Computertomographie können wir Blutung oder Tumoren oder beurteilen. Das ist eine schmerzfreie Untersuchung. Ja, mit Hilfe der Computertomographie können wir Organe, Knochen und Blutgefäße beurteilen. Bei der Untersuchung müssen der Patient stil in einer Röhre liegen. Ja, liegen. Ja. Vor der Untersuchung braucht der Patient keine besondere Vorbereitung und nach der Untersuchung kann der Patient seine Alltag, gewöhnlichen Alltag untergehen oder vorgehen. Okay. Ja. Okay. Aufklärunglar hocam önemli malumunuz. Onları son haftaya bıraktı. Yok, son haftayı bırakmayın hocam. Bence şimdiden onları çalışın. Burada da tekrarlarsın. Ja, machen Sie Guten weiter. Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Würde Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, habe ich, bitteschön. Es geht um Hans Müller, einen 56-jährigen Patienten, geboren am 1.7.1960, 1,87 Meter groß, 67 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 3 Monaten bestehender, progredienter, wellenförmiger Bauchschmerzen, Bauchschmerzen mit, ohne Ausstrahlung. Die Schmerzintensität wurde mit 5 bis 6 von 10 bewertet. Darüber hinaus klagte er über Flatulenz, Meteorismus, die Frage nach Husten, Atemnot, Pyrosis wurde verneint. Er teilte mit, dass die Schmerzen im ganzen Bauch ist. In der vegetativen Anamnese fand sich Fieber, nächtliche Hyperhidrose, Appetitlosigkeit, Gewichtabnahme 6 Kilogramm, Nausea und das war alles. Diarrhö und Obstipationszyklus. Darüber hinaus klagte er einmal Hämatokäse. In der Entschuldigung, an Vorerkrankungen fand sich COPD seit 20 Jahren, Reizdarmsyndrom seit 10 Jahren, arterielle Hypertonie seit 15 Jahren. Dagegen nimmt er Metoprolol einmal morgens ein. Die Dosis ist nicht erinnerlich. Sowie benign prostate Hyperpilosi. Dagegen nimmt er Tamsulosin 4 Milligramm ein. Und er leidet an regelmäßiger Harnwegentzündung. Bei ihm wurde vor 15 Jahren wegen einer Cholelithiasis eine Cholezystektomie durchgeführt. Allergien und Unverträglichkeiten sind keine bekannt. Er rauche seit 30 Jahren ein Schachtel Zigaretten täglich. Er trinke 2 bis 3 Gläser Bier am wöchentlich oder pro Woche. Drogen, er habe 3-mal Joint konsumiert. Er ist verheiratet. Er habe 2 gesunde Sohn. In der Familienanamnese fand sich bei dem Vater Darmkrebs. Er ist mit 70 Jahren daran gestorben. Bei dem Bruder arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Kolonkarzinom. Differentialdiagnostisch kommen Magenkarzinom, chronische entzündliche Darmerkrankung, Colitis ulcerosa. Zur Diagnostik würde ich den Patienten Zur Diagnostik würde ich zunächst bei dem Patienten eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich zunächst Vitalparameter messen, danach den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Kolonkarzinom ist insbesondere Palpation entscheidend. Zu weiteren Abklärung würde ich eine Blutuntersuchung durchführen, um Blutbild, Karzinoembryogenik Antigen und Leberwerte und Entzündungswerte zu bestimmen. Als operative Diagnostik würde ich als operative Diagnostik würde ich Abdomengrafie und Sonografie und Koloskopie durchführen. Okay. Ja, also welche Symptome sprechen für eine Kolonkarzinom bei diesem Patienten? Dafür spricht Hämatokäse, Gewichtabnahme und Bauchschmerzen. Gibt es andere Risikofaktoren bei diesem Patienten? Ja, Herr Oberarzt, sein Vater an Darmkrebs, Also das heißt familiäre Kolonkarzinom, Disposition. ja, Genau. Kolonkarzinom verstorben. Genetische Veranlagung spricht für Kolonkarzinom. Okay. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie eine Abdominalsonographie durchführen. Was erwarten Sie bei dieser Untersuchung? Bei der Sonografie erwarte ich oder können wir direkt Tumorgewebe darstellen. Und auch wir können die andere Abdomenpathologie ausschließen. Okay, könnte Sie bitte Ultrasonografie aufklären? Ultrasonografie ist eine schmerzlose Therapie. Wir können Weichgewebe, besonders Weichgewebe, darstellen. Besonders nutzen wir im Bauch, im Leber, um Milz darzustellen. Wie lange dauert diese Untersuchung? In der Regel dauert es 5 bis 10 Minuten. Okay. Okay, was erwarten Sie beim Laboruntersuchung? Beim Laboruntersuchungen erwarte ich niedrige Hämoglobinwerte wegen der Hämatokäse und auch erwarte ich embryogenik Antigen Erhöhung oder vermehrte choreoembryogenik Antigen. Okay. Okay, Sie haben schon die körperliche Untersuchung durchgeführt, auch Laboruntersuchung, operative Untersuchung. Und was machen Sie denn? Was meinen Sie damit, Herr Oberst? Sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, was würden Sie machen? Ja, sollte sich der Verdacht auf eine Kolonkarzinom bestätigen, würde ich operative Therapie empfehlen, wenn es möglich ist. Würde ich den Patienten eine chirurgische Konsil durchführen. Gegebenenfalls Adjuvantherapie oder Neoadjuvantherapie empfehle ich oder verordne ich. Würden Sie den Patienten ambulant oder stationär Ich würde den behandeln? Patienten stationär behandeln. Okay. Okay. Dann ich kann auch eine andere Aufklärung fragen. Also könnten Sie bitte Koloskopie aufklären? Koloskopie ist nicht nur diagnostische Maßnahme, sondern auch eine therapeutische Maßnahme. Wir nutzen wie ein Schlauch. Es wird durch den After eingeführt. Wir können Dickdarm und Terminalileum darstellen. Und wie gesagt, können wir Gewebeprobe entnehmen. Das ist ein schmerzliche oder schmerzheftige Therapie. Deswegen können wir leichte Narkose geben bei der Untersuchung. Okay, benötigt der Patient eine spezielle Vorbereitung vor der Untersuchung? Ja, es dauert in der Regel 3 Tage. Der Patient sollte am Anfang nur mit Flüssigkeit ernähren. Okay, also der Ja. Patient benötigt eine spezielle Darmreinigung vor der Ja, Untersuchung, ja, ja? ja, ja, Herr Robinson, Sie haben recht. Okay, gut. Na gut. Ja, wir haben die jetzt. Wir beginnen kurz jetzt noch einmal so.